Scheißdreck! Da sie sich weigern, eine der angebotenen Ersatzwohnungen anzunehmen, sind wir uns gezwungen, sie ersatzlos zu kündigen. Sollten sie ihre Wohnung bis zum 21. nicht verlassen haben, sind... Räumungsklage. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ihr wollt mich räumen, ihr Sackgesichter. Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Früh um 6 stehe ich auf meinem Balkon in Heidenord. Die erste Kippe in der Gusche. Warten, dass der Tag anfängt. Der sich hoffentlich schnellstens wieder verpisst. Bierkästen stapeln. Mit Chance. Von der Zeitarbeitsfirma geschickt. Erst 2 Wochen da und schon steht's ein bis hier. Der Bus hält drüben am Wald bei Knolls Hütte. Paul steigt als einziger aus. Blöden alten Rucksack auf. Guckt erst in den Wald, dann zu mir in die Platte. Hab's Wohnzimmerlicht aus. Sieht er mich nicht. Schöne Lehre macht er. Lehrgut stapeln. Bei seinem Vater. Hin- und Heimfahrt in Chances Karre. Im alten Ford Escort. Dunkelblau. Da kommt er angerauscht. Chance macht die Autotür auf. Hops, nein! Wo bleibt er denn? Die Musik dröhnt bis zu mir rauf. Was ist denn bei dem kaputt? Wahrscheinlich kriegt Chance den Job nur, weil er einen Fahrer spielt. Und du mir auch noch mit dem Auspuff? Weil er die Karre hat. Was sich so schimpft. Davor, ey, der Nachschalldämpfer, der hängt an einer Schraube fest wie ein Sack Zement an Zahnseide. Da wird man direkt hören. Hä? Wenn die Musik nicht wäre, man wird das mit dem Auspuff direkt hören. Was? Scheiß drauf, Chance. Was beim Boxer kaputt ist, frage ich mich. Auf dem Heimweg lässt er sich auch nicht bitten. Dauernd mach hier auf den. Nicht den starken Paul, hopps, nein. Hast deinen Alten mal gefragt? Oh, kannst du nicht ein bisschen leiser machen? Wie sieht's mit meiner Festeinstellung aus? Ich sehe den nicht. Weißt du, dein Vater bleibt, hab ich gedacht, dass... Hast du nicht oder denkst du, ich würde eine Lagerlehre machen, wenn ich eine Extrawurst frei hätte? Oh, ein bisschen leiser, bitte. Kein Schimmer von Musik. Ist nur laut. Schon ein paar Jobs mit Chance durch. Jedes Mal derselbe Mist. 3-4 Wochen lang in irgendeiner Pampa. Dann der nächste. Er kriegt die Kohle nicht zusammen. Und ich meinen Arsch nicht hoch. Weg von hier. Wir stecken in einer Soße fest, die ist wie Paddex zwischen Beinen. Bis zur Schrift, der Rest ist Gift. Ich mach mich runter. Ein letztes Mal. Alter Ford Escort, dunkelblau. Von Dirk Lauke. Irgendwas muss heute anders werden. Hops, nein! Kannst du gleich leiser machen, den Schrott? Du wohnst doch hier. Ja und? Ja und? Lässt uns hier ewig warten. Leiser machen, ich will pennen. Wenn ich nicht aufwach, weckt mich nicht. Gestern Abend wurde so lange als Tanzbein geschwungen, heute nicht aus dem Nest gekommen. War ewig nicht mehr in der Disse. In deinem Alter wäre ich nur unterwegs heutzutage. Will einfach bestimmten Leuten nicht über den Weg rennen. Bricht dir wohl einer die Knochen, wa? Das Herz, sag mal, hast du was mit den Ohren? Wir fahren an Feldern, Schutt und Kalibergen vorbei. Windräder, Äcker, Tankstellen. Überall anders wäre es besser als hier. Enges Hand. Im Mansfelder Land. Das war auf so einem Steg. Ein Steg ins Publikum rein. Mit allen anderen wäre es angenehmer als mit denen. Ein geiles Solo bei Jailbreak. Scheiß drauf. Enges kommt angestammt. Enges Jan. Er kommt an und schießt mir die Hand hin. So. Ah, Mensch, pass doch auf. Und Bayer. Behalt das Ding bei dir. Jedenfalls die Pfote hat 2 Wochen kein Wasser gesehen. Ja, was fährst du doch wie eine besenkte Sau? Dann hättest ein Leben lang dich, wenn meine Frau meine Karin sie nachts nicht in den Schüssel gepackt hätte. Schosse, du hast uns fast im Graben geparkt. Jedenfalls Ende vom Lied. Ich hab's ganz Haus zusammengebrüllt, hab ich. Das juckt den nicht, Boxer, das juckt den nicht. Aber sie war clever. Solange er AC/DC bis zum Anschlag aufgedreht über AC/DC reden kann, lass ihn doch... Bei der nächsten Gelegenheit hat sie den Spieß umgedreht, stand ich draußen vor der eigenen Tür. Ich dachte, du puffst da hinten. Na wie denn? Scheiße, was mit der Vordertür. Ist denn eigentlich mit deiner passiert? Gestern Abend Saftglas zerdrückt. Vor 2 Wochen dachte ich noch, Kistenhucken könnte gut sein. Für mein Training. Boxst du eigentlich im Verein? Verein? Wüstekuchen. Wirst du langsamer, kriegst dicke Oberarme, null Tempo. Wie dein Vater. Willst du mich verarschen? Nicht träumen, Karl Liebknecht. Weiß ich, dass man dir wie deinem Vater ins Gehirn geschissen hat. Leck mich. Was ist denn hier los? Draufgeschissen. Weißt du, wie viele Leute noch in meinem Block wohnen, Schorze? 4. Bald sind alle raus. Außer ich. Seit ich 14 bin, komme ich nicht vom Fleck. Ja, wegziehen müsste man, wie die anderen. Aber die haben mitgenommen, was sie hatten. Kann ich nicht. Wieso? Was hast du denn? Jetzt hättest du das nicht oft genug gehört. Karin habe ich. KKK ist bei dem Karin-Karre-Kind. Ja, und mein Sohn, ne? Habe ich euch schon erzählt? Ja, hast du. Hast du. Wie ich von der Schule abgeholt? Ja, ja. Und rein ins Auto, ab zur AC/DC Coverband? Ja, wohin sonst? Ja, sitzt da vorne im Escort neben mir, wie du sonst, Paul, ne? Holt einen Katalog aus dem Ranzen und hält mir das Scheißding vors Blickfeld, sodass ich beinahe die Leitplanke knutsch. Das will ich, Papa. Und ich hätte es mit irgendeinem Quark verhunzt. Was darf es denn sein für ein Gentleman? Ein Gentleman ist gut. Nee, aber mal Klartext. Lego. Da fährt er total drauf ab. Hast du ein Jugendlexikon gefressen? Hört man das so, ja? Da gibt's eine Westernstadt, da gibt's Cowboys, Indianer, Saloon und Planwagen, alles drum und dran. Hat mich auf der Stelle umgehauen, wie sonst was, mein Junge und Wildwest. Ja, und da wollte ich euch mal fragen. Klingt gut. Ob ihr nicht vielleicht mal was zuschießen könnt für einen Wilden Westen. Aber davon, dass es gut klingt, habe ich auch noch nicht mehr in der Tasche. Was denn? Gibt's ein Arschlochgehen bei euch in der Familie? Hä? Vergiss es. Gibt doch auch Legoland. War ich mit 12, 13 mal. Mit meiner Mutter. Erste große Fahrt nach der Wende. Ab nach Dänemark. Und? Das wäre doch mal was für seinen Kleinen. Ja, wenn das Geld für die scheiß Lego-Westernstadt schon nicht zusammenkriegt, wie soll denn die Fahrt dann blechen? Also ich würde was locker machen, Georgi, dafür ja. Paul? Was denn? Wann kriegst du ein Lehrgeld? Papi wird doch wohl pünktlich zahlen bei dir, oder? Weil ich könnte es brauchen, Paul, wegen Karin auch. Ich hab den Karren, glaube ich, ganz schön an die Wand gefahren. Sie ist die Decke hochgegangen, wie ich den Jungen abends zurückbringe vom Konzert von AC/DC, also von der AC/DC Coverband. Ja, gut, es hat geschifft, wie es böse. Und wir zwei getanzt in der Soße. Vater und so, ne? Und Karin geht die Decke hoch, dass einem die Ohren schlackern. Die ganze Nacht kein Auge zugedrückt. Und ich sag, ich hab doch nichts gemacht, ne? Nichts, sagt sie. Setzt sie mich raus vor die eigene Tür. Schau, Paul hat gesagt, Zeitarbeit ist Sklaverei. Was willst du denn machen, sind deine Worte. Was willst du denn machen? Wirst du doch mal erben, die Firma, oder? Klar, kann ich das mein Leben lang genießen. Ich sag's ihm jeden Tag, wenn's vorbei ist, bin ich weg. Jeden Tag hat er was mit den Ohren. Ob ich nicht was aus mir machen will, aus mir rausholen. Du lernst wohl nicht, du? Lernen? Schau, was machen wir hier gerade? In der Gluthitze stehen und Kisten hucken. Meine Haut lang ich kenn, wie die Blasen wirft. Leere? Leer gut. 2 Kisten hoch und rüberbringen. 2 neue Kisten holen. Sterni zur Sterni-Palette, Hasse zu Hasse. Ich will die Scheiße aus mir raus. Rot. Rot. Rot. Rot. Rot! Mensch, Chance, spinnst du? Das war rot! Was hängt eigentlich bei dir nicht richtig? Wenn du deinem Jungen mal was bieten willst, kann's nicht hier sein. Guck dich mal um, Chance. Guck dich mal an. Was soll denn hier zu finden sein? Ja, Chance, du hast einen Job. Das dauert alles ein bisschen. Ach, wenn du heute nicht lebst, wann dann? Das berappelt sich schon wieder. Weißt du was, Paul? Du kannst über deinen Alten meckern, wie es dir passt. Du willst einen Dreck verändern. Wer jetzt nicht geht, versumpft hier wie ein Treibsand. Dein Kopf ist Treibsand. Jedenfalls, ich habe jetzt ein Verfahren am Hals und darf ihn nicht mehr sehen. Wichser. Hey, da steht nur die Zähne. Nicht du. Hab's zum Wichser gesagt. Die Scheiße steht ihm bis zum Hals und der holt sich drauf noch einen runter. Na, von dir sehe ich jetzt auch nichts, Alter. Kein Stuhl umkippen. Kein reicht mir, Chef. Kannst genauso gut leere Flaschen volltexten. Bravo, weiter so. Von Weitem der Kistenberg. Ich sehe Chance im Rückspiegel. Wie es in seinem Hirnkasten rattert. Paul macht wie jeden Tag die Augen zu. Die letzten paar Meter. Wie wenn er das zu verwechseln versucht, schlafen und wach sein. Als die Kurve nicht kommt, reißt er die Augen auf und sieht seinen Vater pissend am Zaun, der uns bedeppert nachguckt. Ey, was soll denn das, Schorze? Wo willst du denn hin? Komm zu, Paul! Da vorne ist nichts, wir sind an meinem pissenden Vater komm vorbei. Komm zu! Seid ihr bekloppt? Ihr seid raus aus der Firma, hörst du mich, Mann? Nur mein Jung wiedersehen. Halt was ist denn hier eigentlich los? Dreh um! Von euch lasse ich mich doch nicht verarschen. Mein Alter macht mich fertig und euch wird er auch fertig machen. Schorze, dreh endlich die verdammte... Du sollst die Schnauze halten, verdammt! Was hast du gemacht? Ist der K.O.? Ganz schöne Bruchbude, die von Chance. Jetzt nur noch von Chances Frau. Oder Ex. Karin. Sag mal, ihr steht nicht so auf Außenputz, wa? Schnauze, warte hier. Willst du auch eine, Paul? In den Pants siehst du gar nicht so oberschlau aus. Mal Mund auf, Kollege. So. So ist schön. Raus! Ich hab dir 1000 Mal gesagt, du hast dir nichts verloren. Werd ihn doch wohl sehen können. Sieh zu, dass du auf Arbeit kommst. Kannst du dem Jungen seine Alimente zahlen? Wäre das erste Mal. Das ist doch nicht wahr. Karin. Ach, Jakob, auch mit von der Partie. Er meint's doch nur gut. Ich mein's doch nur gut. Was? Was meint der Jud? Na, mit dem Geschenk. Was mit dem Geschenk? Moment mal, wer ist denn das? Hast du dem gerade in den Mund geascht? Nö. Ich hab es gesehen, du hast ihm. Nö. Du bist doch pervers. Was habt ihr mit dem gemacht? Georg, ist der tot oder was? Der ruht sich nur aus. Nur ein Tag, Karin, das ist mein Recht. Recht? Was denn für ein Recht? Du hattest deinen Tag. Bis 3 Uhr morgens. Ist dir klar, dass der mit Lungenentzündung aufgewacht ist? Lungenentzündung ist er jetzt im Krankenhaus. Und nicht mehr wusste, wo das war, das so genannte was, Konzert. Ist das oder ist das nicht? Was ist er was? Im Krankenhaus. Nee. Ja. Das geht dich einen feuchten Scheiß an. Ich möchte nicht wissen, wer da jetzt auf meiner Seite in die Decke putzt. Fang nicht damit an. Und zahl endlich. Das kann doch der Neue bestimmt viel besser. Genau. Sonst bist du doch auch klargekommen. Sonst hatte ich den Job auch noch. Du, das hab ich nicht gewusst. Er hat's doch nur gut gemeint, Karin. So gut wie dein Alter. Jeden zweiten Abend habe ich mit deiner Mutter auf der Autobahnbrücke gestanden. Fremden Autos beim Wegfahren nachtrauern. Muss mir nicht selber sehen, wie die Lungenentzündung aussieht. Georg, nee! Chance, warte! Das ist doch mein Haus, verdammt! Werd mich doch wohl in mein Haus setzen dürfen. Gut. Und wozu? Philipp ist nicht da. Einen Kaffee trinken. Kommt nicht in Frage. Hast du nicht einen Kaffee? Chance. Nein. Mach ich mir einen selber. Bleib sitzen, ich hab Nein gesagt. Ich mach dir ihn, setz dich hin. Bleib locker. Und du auch. Alles gut. Alles gut, Karin. Hey, wie ist, was ihr ausgefressen habt? Vielleicht sollen wir doch wieder gehen. Nee, es gibt Kaffee. Mach doch welchen. Ist das Papa? Psst! Hier, zieh das an. Komm, hilf mir mal. Setz einen Ranzen auf. Ich bin krank. Geht dir doch schon viel besser. Komm mal her. Wir spielen jetzt Bergsteiger. Du kletterst hier runter. Aus dem Fenster? Ja, aus dem Fenster. Wieso aus dem Fenster? Weil du jetzt ein Bergsteiger bist. Rucksack hast du? Kriegst noch eine Mütze. Los! Ah, au. Hast du dir wehgetan? Nee. Los, ab in die Schule. Also ich sollte dir vielleicht doch zur Hand gehen, ich will deine Hilfe nicht. Und komm hier ja nicht dusselig, klar? Bleib, wo du bist, er ist schon durch. Hier. Danke. Türkisch? Maschine ist kaputt. Also? Also, wo ist denn der Tiger? Welcher Tiger? Ja, da war doch, wir hatten immer einen Tiger auf der Couch. Wir hatten was? Einen Tiger da auf der Couch. Ich erinnere mich nicht. Du erinnerst dich nicht? Ich hab ihn für dich auf dem Rummel gekauft. Du hattest einen Bauch, du hattest den Kleinen in deinem Bauch vor dich hergeschoben und den Tiger oben drauf. Wir waren auf dem Hummel. Ja, später hat der Junge drauf gespielt und drauf geklettert und drauf geritten. Wir hatten einen Schiss, dass da runterfliegt. Du und ich sind nie auf dem Rummel gewesen, das wünschst du dir. Ich erinnere mich genau, das war Weihnachten auf dem Rummel. Ach, Weihnachtsmarkt, na dann sag dir doch. Dann hab ich's eben auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Ist doch scheißegal, wo ist das Scheißding jetzt? Ich hab ihn beim Losen gewonnen. Den vergesse ich nie, du Arsch. Ich hab die losgekauft, wer hat sie gezogen? Fang ja nicht an rumzuschreien. Na, ich hab die gekauft, wer hat sie gezogen, ne? Du oder ich, ja? Diese Dreckslose, die muss doch irgendjemand gezogen haben, oder? Zusammen! Chance, wir haben sie zusammengezogen, abwechselnd. Du eins, ich eins. Also hört uns der Tiger auch zusammen. Mich? Für mich nicht. Und, wo ist das Ding jetzt? Was ist mit dem da draußen? Habt ihr den abgefüllt oder Hals umgedreht oder was? Nein, gar nicht. Der Tiger war für den Jungen. Hab immer gedacht, dass ich für was nütze bin. Und wenn's nur für den Jungen war. Bist du nicht? Nicht hier. Sag mal, müsstest du nicht langsam auf Arbeit fahren? Ja, genug zur Arbeit gefahren oder zum Arbeitsamt. Ja. Das heißt jetzt Agentur. Agentur für Arbeit. Das ist mir scheißegal, wie das heißt, verstehst du? Ich will was mit meinem Jungen machen. Wo steckt er? Habt ihr ausgetrunken? Ich setz noch mal auf. Merkst du nicht, dass du dich zum Affen machst? Lass gut sein, Alter. Gehen wir, komm. Wir haben doch noch zugesehen, wie alles kaputt geht. Hauen wir ab, Chance. Sekunde noch. Ich trag den Ring noch, Karin. Was? Ich trag ihn noch, habe ich gesagt. Du hast doch einen Schuss. Du hast mir was geschworen. Mit ja, ich will, hast du doch nur einen Flaschenboden gemeint oder eine E-Gitarre. Lass die Musik daraus, ja? Vier beknackte Fettsäcke zu sehen, war dir wichtiger als dichte Fenster. AC/DC sind fünf. Und es waren zwei Quadratmeter. Die sind dieselben, das sind dieselben geblieben. Ja, einmal die Hand von einem 50-jährigen Schuljungen zu drücken, daran hast du öfter gedacht als an unseren... Au! Fass ihn nicht an! Du spinnst wohl! Er ist ein Guss. Raus! Chance! Raus! Nee, der geht von alleine! Was? Was findest du nur an den? Hast du mal sehen sollen, wie der Gitarre gespielt hat? Der? Die Englischquote hat kein einziges Mal eingehalten. Aus der Gießerei gekommen und ran an die Klampfe. Am Anfang war das Ding weiß wie ein Babyarsch gewesen. Am Anfang, verstehst du? Sie lügt. Sie lügt, der Boxer. Was ist denn los? Niemals. Niemals ist er in der Poliklinik oder sonst wo, ja? Hat dein Vater doch im Blut sowas. Was ist denn hier eigentlich los? Der ist da drin. Wer? Oh, penn weiter. Halt die Schnauze. Machst du es immer so? Springst du immer so um mit ihr? Mann, was hast du nicht eher dran gedacht, dass sie da sein könnte? Ja. Und jetzt? Ja, würde mich auch mal interessieren. Du hältst weiter die Schnauze. Wo sind wir? Haben wir es weit? Ach, scheiße, Mann, mein Kopf. Wir sind zu Hause und haben's ewig weit woanders hin. Ein Tag mal Legoland. Mein Gott, das ist doch nicht zu viel verlangt. Das hätte er sich verdient, aber... Da vorne kannst du abbiegen. Ich lass mir was einfallen. Kleiner Unfall oder so. Hallo? Hältst du vielleicht mal dein Schandmaul? Das ist er doch. Wo? Wer? Wo denn, Chance? Wo? Ich weiß es nicht. Das ist er! Bist du sicher? Was geht? Philipp! Philipp! Nein! Mein Junge, keine Angst, ich bin's. Habt ihr einen Arsch offen? Wir machen eine Spritztour, eine Überraschung, wir fahren weg. Ihr habt doch Scheiße im Hirn. Was sag ich, Herr Strahlemann und Söhne? Red nicht so, Paul. Wo fahren wir denn hin? Wie soll ich denn sonst reden? Ihr seid den Job los. Weißt du, wo es hingeht? Hä? Warte mal. Wohin? Könnt froh sein, wenn ihr euch nicht selbst zurückzahlen Nach müsst. Nach Legoland, Junge. In Knast jetzt. Oh, Paul, das Gewissen. Ach, Scheiße, deine Frau schickt uns eh die Bullen auf den Hals oder was weiß ich. Sag mal, Schosse, hörst du mich überhaupt? Klar und deutlich. Ups, nein. Hm? Du hast Scheiße gesagt. Sowas hat jetzt hier drin nichts mehr verloren. Und ihr da hinten, ihr haltet euch auch dran, klar? Klar! Klar? Du gehörst in die Schule. Ey, Moment mal, warum ist er denn da eigentlich nicht? Na, was sagst du dazu, hm? Dein Papa, deine Kumpels und du. Kumpels. Pisser. So, jetzt langt's, ich werde euch... Oh, nimmst du den Pfoten vom Lenkrad? Reicht's! Oh, Buxer, lass mich los! So, zum letzten Mal, Paul, du sollst nicht fluchen. Loslassen! Hör mal, Junge, hm? Der Boxer neben dir, der war schon mal im Legoland. Ach, Schwarze, komm. Komm, wir haben jetzt hier nicht so, hm? Da war ich doch noch ganz klein. Hörst du, Philipp, wo es hingeht? Nach Legoland. Da ist alles aus Lego, wo du hinguckst. Die Straßen und die Häuser und die Manneken. Aber nicht so in Mini, wie du sie kennst, sondern richtig so. Kannst du mit deinem Lieblingsmanneken mal die Hand schütteln. Jedenfalls wie in einer Traumwelt, ne, Junge? Machst du die Pendeltür zum Saloon auf, legt da gerade den Cowboy einen anderen um. Und der Barmann, der passt auf, dass ihm seine Einrichtung nicht zerdämmern. Und pipapo. Geht mich ja die Stadt, ob ihr euch das Leben mit einer Stadt aus Plastik versaut. Aber nein, das ja. Hey, der hat versaut gesagt. Mein Vater wird mir sowas von den Arsch aufreißen, dass ein Kastanier mal reinpasst. Paul! Lass mich verdammt doch mal los! Bitte. Im kalten Forts wird dein Vater. Was erzähle ich denn die ganze Zeit? Solange der Junge hier mit drin sitzt, will ich keinen Dreck mehr von euch hören. Du kennst den nicht. Der hat mich schon mal rausgeschmissen. Was denkst du, warum ich mich von Schosse kutschieren lasse? Ich sag zu ihm, ich mach Abi. Brauchst du bloß noch unterschreiben, Papi. Ich unterschreib nichts. Mach's mit dir alleine aus, wenn du Shampoo statt Bier saufen willst. Na und? Ja, was ihr macht, bleibt dieselbe Scheiße. Ich werd nicht in eurem verfickten Dreck stecken bleiben. Wir sind gerade dabei, das zu ändern. Ändern? Ihr solltet mal euer Großhirn ändern. Es geht nach Legoland? So, es reicht. Ich habe gedacht, mit dir ist was anzufangen, Paul. Was anfangen? Du kannst mich doch hier nicht... Und ab. Viel Spaß beim Selbstmord. Was ist denn jetzt los? Was soll denn los sein? Ist es dein Sohn oder meiner? Er flennt, hat sich in die Sitze gedrückt. Schorze sieht ihn das erste Mal richtig an. Ach, Scheiße. Wir fahren jetzt erstmal hier vorne tanken. Quatscht euch mal aus. Willst du überhaupt mit nach Legoland? Da gibt's auch Cowboy-Stadt. Klar. Komm, wisch dir mal die hässlichen Tränen hier weg. Ich schnaube ins Taschentuch, komm. Hab keins. Ich hab doch eins. Komm, hier, warte. Nee, dreckig, lass gehen. Hier, schnaub hier rein. Dein T-Shirt? Ja, das ist alt, da kannst du machen. Also, wie sieht's aus, Kleiner? Willst du mit nach Legoland? Und Mama? Ach, was denn Mama? Die freut sich doch. Ein Loch im Bauch freut die sich doch, wenn es dir gut geht. Und wie es dir gut gehen wird, was, Männer? Ja. Bist doch ein Indianer. Cowboy. Nee, zu meiner Zeit waren wir immer Indianer. Aber die haben keine Pistolen und außerdem sind sie tot. Ja, stimmt. Aber die hatten doch immer irgendwie recht, ne? Irgendwie hatten die doch immer recht und haben immer gekämpft, bis zum Ende, weil sie recht hatten. Cowboys haben auch immer gekämpft? Ja, im Fernsehen, ja. Aber sonst haben die doch nur auf die Pferde aufgepasst. Aber gab's da nicht mal auch so Freunde, ne? So der Winnetou, der hatte doch... Und oh, wie hieß da noch der andere? Boxer! Der Goigo, Mittich, der hatte doch auch immer so einen Weißen, so einen Kumpel. Dean Reed. Siehst du? Jedenfalls... Ach komm, wir fahren, Mensch. Das wird ein Heidenspaß, Junge. Boxer! Du, Boxer, ich hab so ein mieses Gefühl. Was ist denn, wenn hier alles in Arsch... Du, das hast du nicht gehört, Philipp. Hast du gehört? Das ist, was ist, wenn alles in den Bach runtergeht, ne? Ich hab nichts zu verlieren. Siehst du? Das meine ich. Wann hast denn du das letzte Mal gemacht, was du willst? Ha? Hier, was soll ich denn damit? Jetzt hör doch, halt doch mal die Klappe jetzt. Nimm schon. Wo hast denn du so viel Kohle her? Zur Seite gelegt. Nimm, kannst du foltern. Ja, komm, verarsch mich nicht. Die hast du mitgehen lassen. Paul, hast du den Paul abgezogen? Das stimmt nicht. Als ich ins Haus bin, da hast du den Paul abgezogen, als ich rein bin. Wen denn sonst? Wie kommst du denn sonst an so viel Kohle an? Ich mein Erspartes, klar. Das kann dir auch egal sein, solange dein Miststück von Karre noch rollt. Hier, lass doch mal den Hahn ordentlich laufen. Ich will es gar nicht wissen. Und randvoll, klar. Hey, Kleiner, kommst du mit ein bisschen Landschaft gucken? Chance, ist es okay, wenn ich deinen Jungen mal ein paar Meter... Ja, ist klar. Komm, hey, zisch ab. Aber nicht so weit. Mal eine Frage, Kleiner. Seid ihr klargekommen mit Papa, als er noch da war? Naja, ich weiß nicht. Ich habe meinen Versteck auf dem Balkon gehabt. Immer wenn sie gestritten haben, bin ich raus da, ab unter die Tomatenbank. Da habe ich alles gehabt. Decke, Spielkram, paar Kekse und eine Pistole. Für den Fall, dass einer was will. Ich habe auch eine Pistole. Manchmal bin ich auch jetzt noch auf meinem Balkon. Ich wohne jetzt ganz alleine da. Eine Pistole wird nichts nützen. Hätte ich trotzdem Schiss. Aber Schiss. Schiss bekämpfst du nicht aus der Verteidigung. Verstehst du? Du musst schon angreifen, rausgehen und allen, die dir Angst einjagen, ins Gesicht brüllen. Dass die wieder Schiss kriegen. Hast du kapiert? Ich werde Erfinder. Erfinder. Oder Arzt. Naja, was, wo man anderen Menschen helfen kann. Willst du ein ganz lieber Mensch sein, hm? Ja, ich will mal ganz viel Geld verdienen. Ah, ein schönes Gefühl. Stützen in der Hand, um einfach laufen zu lassen. Nicht aufhören, denke ich noch. Sehen, wie es überläuft. Mir bleifrei auf die Schuhe tropft, ja. Knöcheltief in bleifrei stehen. Ich mach pünktlich Schluss, auf die Runde genau, noch zahlen und ab rein in den Laden. Zwischen Schokoriegeln und Kühltruhen vorbei, ran an Tresen. Setz mein Picobello-Grinsen auf, ja. Die drei. Ich komm den Huni raus und die Tante, darf's noch was sein? Und dreht ein Köpfchen Pornohäftchen. Ja, im Momentchen noch, ja, ich nehm noch so ein Mars. Jo, sag ich, und noch so ein Eis. Hm? Eis? Chance, das sollte doch kein Wochenendeinkauf werden. Und ich noch zu ihr, wir haben Betriebsausfall. Noch so eine Flasche Klaren für meine Kollegen. Na gut, das ist mal was. Papa, da vorne. Und ich strick ihr den Schein in die Hand und sie hält das Ding unter das Blaulicht. Da vorne, Papa. So, jetzt fahren wir aber, oder? Aber das ist doch Paul. Fahr ja. Weiter. Das ist doch Paul. Jetzt will er seine Kohle haben. Quatsch, Chance, was das wird kann das? Man nicht machen, du. Nee. Papa, warum das bringt jetzt nicht lange? Auf. Scheiße, Chance! Du sollst nicht fluchen! Hallo. Was ist denn los? Wollt ihr mich wieder rausschmeißen? Eins steht fest. Wir fahren nicht zur Arbeit. Respekt, Paul. Hätte nicht von dir gedacht. Angus Young, Philipp, hörst du, Junge? Angus Young, das war auf so einem Steg. Steg ins Publikum rein, ne? Angus kommt angestampft, ein geiles Solo bei Jailbreak, so 4 Minuten, 3 Sekunden Solo. Nix lieb, ja? Und zwischendurch schafft's Angus und schießt Kurve, mir die Hand Chance, hin, ja? Lass mal ein Angus auf. Hand, so. Ungelogen. Paul, mir, guck ja? Mal unterm Sitz. Mir allein. Das war, hast du die mitgehen lassen? Ach, das war so eine Verbindung zwischen Angus ist und mir. Ist das Bier? Klar. Krieg ich auch? Du, als hätte er gewusst, Angus jetzt, also der Typ, dein Papa hat Feuer im Arsch, ja? Papa, kriege ich auch ein Bier. Mein Alter, jede Pulle, die voll zurückkommt, ob in einem Kasten oder einer ganzen Palette, die sieht die er. Die sieht er. Papa. Chance. Na, was ist? Ich will auch. Ich spinn's nur. Augen für die Pullen müssten wir haben. Ich guck immer nur nach beknackten Oettinger-Schälchen. War immer noch? Ach, leck mich. Was sind für Schälchen? Schieß mal eine rüber, komm. Prost. Hast du überhaupt noch eine Kehlkopfschorze? Du, was denn für Schälchen, was denn für Schälchen? Der schluckt wieder Salz gesehen. Von Oettinger. Weißt du, von Salz in See, du kennst ihn, wenn nur als Pfütze. Ach, gib her. Da wischst du auch noch die Pulle ab. Was denn nur für Schälchen? Oettinger Schälchen. Mensch, wasch dir mal die Ohren, Schorze. Na, was ist denn nun mit denen? Na, erzähl schon. Nicht. Ist so eine Sammelaktion für Matchbox. Trucks. Matchbox Trucks. Matchbox? Oettinger Trucks. Erzähl's richtig, wenn. Halt, halt, halt. Ist das ein Oettinger Kasten? Wieso? Da holst du Schildchen raus. Dreh um. Was ist? Zum Sammeln. Dreh um. Jawohl. Hast du 10 Schildchen zusammen, klebst du alles auf so ein Plakat oder Blatt Papier. Gibt's jedenfalls im Internet. Und dann freue ich mich über die Heimarbeit. Ach, Arschloch. Klebst es drauf und kriegst einen Truck. Oettinger Truck dafür. Und? Wie sieht's aus? Was denn? Hast du eine Sammlung zu Hause? Ach, scheiße sieht's aus. Kaum fang ich damit an, sammeln die anderen auch. Na, wie viele hast du denn? 3. Trucks? Schildchen. Pause. Aber ohne den scheiß Truck, habe ich mir gesagt, gehe ich hier nicht weg. Paul, meine Frage, Paul. Sprichst du eigentlich Englisch? Sprichst du eigentlich Englisch, Paul? Du kannst doch Englisch sprechen, oder? Ja. Warst du schon mal in den Staaten? Ja, in London war ich mal auf Klassenfahrt. England. England. Dann kannst du richtig gut, ich meine, kannst du so richtig gut unterhalten in Englisch? Ja, geht schon. Weil, Weil ein Traum habe ich, Paul. So eine Fahrt wie Route 66. Einmal durch Amerika. Einmal von Norden nach Süden quer durchfahren. So von Bergen an die Wüste und von der Wüste ans Meer. Las Vegas, Pazifik. Alles Geld auf dem Kopf haben. Ja, ich dachte nur, ich habe mir so gedacht, also wenn du Englisch kannst, dann habe ich gedacht, kommst du mit. Und was ist mit mir? Als Bodyguard. Ja, in Filmen sind sie auch immer drei. Wir fahren sie mit einer breiten Karre, so einem Mietwagen, wo man drin pennen kann. Manchmal auch im Motel mit einem Fernseher, der schon läuft, wenn wer reinkommt. Mit Leuchtreklame vorm Fenster. Und der Typ, der uns die Schlüssel gibt, der trieft vor Schweiß, aber das interessiert uns alles nicht. Sollen alle machen, was sie wollen. Wir fahren da einfach durch. Mit was denn für ein Geld? Du bist ein Arschloch. Ey, dein Vaters Kopf platzt gleich. Du hast das drei Schildchen. Philipp, schenk doch dem Boxer mal eins von den Matchbox-Lastern, damit er glücklicher ist. Wichser! Er hatte nichts Besseres zu tun. Mach die Landschaft aus. Da, Windräder, Äcker, Tankstellen. Scheißkinder, ja. Sehen wir uns nicht dieser Welt. Sehen wir uns in Bitterfeld. Seid bereit? Immer bereit. Ah, das wird endlich mal Zeit für ein paar neue Erinnerungen. Papa, wo soll das hin? Zeitarbeit ist eh Beschiss. Also wenn du mich fragst, es gibt nur ein Beschiss. Siehst du nicht, wohin mit dem Einstieg, Lena? Es ist Beschiss, wenn du dich... Mach's Fenster auf, frag Papa. Was? Papa. Ja, komm, hau raus das Ding, schmeiß weg, komm. Also jedenfalls, es gibt nur ein Beschiss, den man sich selber, wenn man sich bescheißen lässt. Wisst ihr was, es gibt nur ein Land, in dem du ehrlich du selber sein kannst. Ach, da ist es doch genauso wie hier. Hä? Na, oder schlimmer. Wir ändern das. Hä? Sich aufregen. Hä? Was? Mal so richtig aufregen. Ich meine nicht meckern. Bei Meckern, da bleibst du auf der Couch zu Hause, die Botten auf dem halbleeren Bierkasten. Sich aufregen ist aufregen irgendwie. Aufregend. Verstehst du? Dann geht's los. Barrikaden. Oder mal nicht vom Agenturtisch abtreten, wenn du weggeschickt wirst. Einfach mal deine Sachbearbeiterin eine dumme Fotze nennen. Und sie fragen, wie man über den Monat kommen soll. Was ich meine, man in die Augen gucken. Jeden. Was ist about the rock we sell you to? In Amerika, da läuft das anders. Einmal was zurückholen. Und wenn's Legoland ist für einen Kleinen hier, wa? Nicht nur nach Legoland, nicht nur in Dänemark halt machen. Weiterfahren, versteht er? Du sag mal, Schosse, hörst du eigentlich nur AC/DC? Was denkst du denn eigentlich von mir? Auch wenn AC/DC die Krönung sind. Jede Menge Gruppen gibt's da. Die sind mindestens genauso gut. Kennst du zum Beispiel Beastie Boys? Was? Easy Boys. Ja, hab ich schon verstanden. Die hörst du dir auch an. Das kommt alles von derselben Richtung. Typen mit Fußballermatte. Sag mal, ihr kapiert das nicht, hä? Ihr kapiert nicht, was Easy Dizzy heißt. Gleichstrom, Wechselstrom. Bisexuell. Arschloch, wofür die stehen. Headbanging. Na, Frührentner mit Bierbau. Easy Dizzy, das ist seit über 20 Jahren, sind die Jungs der Inbegriff von Freiheit. Ach, du hast sie doch noch nie gesehen. Ich hab Angus, diese Hand die hab ich. Die Freiheit. Mensch, die Freiheit, ihr kotzt mich sowas von an. Ihr fliegt gleich raus, ihr blöden kleinen Arsch. Hey, pass mal ein bisschen auf, was du hier sagst. Ich meine das todernst. Dein Junge, Mann, Schosse, drehst du jetzt völlig frei? Hey, wenn ich das höre, du. Das siehst es nicht. Da flennt schon wieder. AC/DC, das sind verdammt nochmal, das ist ehrlich, das Rock'n'Roll. Die sind das Freiheit, Vereinigte Staaten, Highway to Hell. Das Himmel auf Erden ist das. Staaten, alles klar. Hey, sagt jetzt keiner mehr was hier, ja? Mann, Schosse, das ist deinem Jungen alles ein bisschen viel. Guck doch mal, komm runter. Was? AC/DC sind übrigens Australier. Was denn das jetzt? Das hätte ich nicht sagen sollen. Komm mit! Nein, Papa, nein! Nein, Papa, nein! Was macht denn der da? Das geht doch nicht. Der kann doch den Jungen nicht in den Kofferraum stecken. Nein! Psst, nein, hör zu! Nein, Philipp, hör nein, zu! Papa, hör nein. zu, verdammt nochmal! Hör zu! Wir sind hier in geheimer Mission, hörst du? Ich kann niemandem trauen. Ich brauche jemanden, der von hier aus den Wagen lenkt, ja? Du verstehst das schon, oder? James Bond? Ja, du hast es erfasst, genau, James Bond. Was macht denn der da? Weiß ich doch auch nicht. Guck mal, der Kleine klettert da wirklich rein. Chance verkraftet das alles nicht mehr so richtig. So, guck mal hier, der Sanikasten, ne? Das ist nicht nur so ein einfacher Sanikasten. Sondern? Das ist ein Lenkrad. Lenkrad? Und bring uns sicher damit ans Ziel, okay? Vielleicht sollten wir ein bisschen... Runterfahren. Runterfahren, ja. Äh, Vielleicht habe ich keine Ahnung von den meisten Sachen, aber von AC/DC habe ich eine Ahnung. Und wenn ihr mir das wegnehmen wollt, schlage ich euch einer nach dem anderen einen Hohlschädel ein und stecke ihn in den Verstärker, wo Dirty Deeds drin läuft. Haben wir uns jetzt verstanden? Ganz ruhig, Mann. Es gibt noch was, wo ich eine Ahnung von habe, wie dieses Land funktioniert, ne? Kein Geld haben, kein Job haben und trotzdem kein Geld haben. Zum ersten Mal mit meinem Jungen unterwegs. So richtig. Ich hab's Gefühl, Legoland könnte die Luft geflogen sein. Wenn wir ankommen, es würde nichts machen. Okay, von mir aus Dänemark, nach Amerika, aber denk doch mal an deinen Sohn. Dem geht's gut. Der spielt jetzt James Bond und in einer halben Stunde holen wir ihn wieder raus. Und wir fahren jetzt nach Legoland. Keine Frage, ne? Na klar, fahren wir jetzt nach Legoland! Philipp, geht's dir da hinten gut? Hat ja gesagt. Hat er das? Seht ihr? Olle James Bond gibt's immer noch. Als ich letzte Mal mit den Kumpels in der Disse war, hatte genug Intus, dass ich tanzen konnte. Hab so ein Mädchen gesehen. Grinst mich an. Guck ich weg. Kann nicht sein. Guck ich wieder hin, grinst sie immer noch. Singt den Text mit. Fang ich auch an mitzusingen. Altes Lied kennt jeder. Aber es ist wie, ich hör's zum ersten Mal. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Dabei immer angucken, sich drehen und so. Die Beine nicht vergessen. Nicht nur dastehen. Tanzen, singen und angucken. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Hört sie auf zu tanzen, guckt mich immer weiter an und kommt direkt auf mich zu. Kann mich nicht bewegen. Hängt sie schon an meiner Schulter, schneller als mir einfällt, dass ich Hallo sagen kann oder so. Und dann ist es warm. Und ich riech mich an ihren Haaren kaputt. Riech mich rein, dass ich nicht mehr aufhören will. Plötzlich habe ich Schiss. Ich selber stink nach Schweiß, Bier, Aschenbecher. Das Lied hört auf, wir gucken uns nochmal an. Lange. Dann halte ich es nicht aus und gehe zurück zu den Kumpels. Nochmal rüber gucken, sitzt sie mit einer Freundin am Bartisch. Ich muss den Jungs erst 4 Kurze spendieren, ehe ich wieder hin soll. Ronny gibt eine 2. Runde drauf, hab ihn kaum hinter, stellen sie mich hoch auf beide Beine und schieben mich an. Sie grinst her und guckt wieder weg, wie ich 1-2 Schritte auf sie zugehe. Fehlen noch 10 Meter oder so. Fällt mir ein, es könnte genauso gut sein, ich versau's mir. Alles. Wenn ich zu reden anfange. Oder nicht reden kann. Wenn ich zu nah komme oder nicht, geht wie von alleine. Und ich gehe einfach weiter. Schnurstracks rechts an ihr vorbei. Ohne nochmal umzudrehen. Schneller. Den ganzen Heimweg flennen. Zu Hause heißt Musik laut, Flasche Bier, Strip-Sendung auf DSF. Das war's auch schon. Alles. Das war's auch schon. Meine Mutter ist vom Balkon gesprungen, war ich 14. Was ist denn jetzt los? Ist das die Straße? Meine Mutter ist vom Balkon gesprungen, war ich 14. Was? Na, das Geräusch! Oh, der Motor, Mann! Ganz egal, was ich mache. Menschen verpissen sich, ohne zu fragen. Was denn für Geräusch? Ich will mich nicht mehr wie ein Penner fühlen. Nicht mehr denken, dass ich heute alles anders machen könnte und trotzdem alles kannst gleich machen. Kannst du nicht mal einen Augenblick dein Fressblatt halten? Hörst du nicht? Da ist nichts. Psst! Na, so ein Rattern! Oh, hört da mal genau! Ach. Doch, jetzt höre ich so. Muss der Junge sein. Ach, da ist doch nichts. Alles klar bei dir da hinten? Scheiße. Das höre ich auch. Ich fahre da mal hier einen Waldweg rein. Na, ist er? Ist weg. Zum Kotzen! Zum Kotzen! Beruhig dich mal wieder. Was ist mit dem los? Versager! Sonnenklar, wenn ich mich mit euch einlasse, dass da nichts als Scheiße rauskommt. Alles wird Scheiße. Geld ist Scheiße. Autos, Legoland, Scheiße. Hey, hast du wohl nicht mehr alle? Ich hab mich auf euch eingelassen. Ich hab gedacht, das wird was. Ihr kommst raus. Aber ihr und ich, wir kommen nicht aus uns raus. Wir bleiben dieselben. Versager! Lass mir doch von dir mein Auto nicht demolieren! Dein Auto ist genauso so ein Versager! Wie lächerlich, weil die Karre verreckt! Gibst du mir jetzt die Schuld, oder was? Mein ganzes Leben habe ich Scheiße erlebt, um jetzt an Typen wie dich zu geraten! Einmal was erlebt haben, was dein blöder Bike jetzt erlebt, das ist wahr, dass du zu nichts zu gebrauchen bist! Chance! Ich mach dich kalt! Ey, hört auf! Du kriegst mich nicht klein. Boxer, ey! Und du schon gar nicht! Paul! Paul, hol den Beutel aus dem Auto. Ja. Hol den Beutel raus. Da ist eine Flasche Clara drin, die machst du auf. So, lass meinen Arm los! Jetzt herbringen! Bring her! Hier. Lass los! Sauf. Oh. Sauf. Paul, du auch. Ja, danke. Prost. Oh, ich hab's mir so schön vorgestellt. Frag niemand. Ich wollte immer raus aus dem beschissenen Gefühl rein ins Gute, bis es wieder schlecht wird. Und weiter geht's. Hm? Ein Blitz, hm? Habt ihr gesehen? Müsst ihr jetzt Sekunden zählen? Wisst ihr, wie viele Kilometer da weg ist? 21. Ach, irgendwie schaffen wir das. Ein paar kleine Jobs oder hier ein Ding drehen, dann ruht irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Herr Boxer, du hattest doch hier. Ja, 7 Kilometer. Nee, Geld meine ich. Was? Ist davon noch was? Ist davon noch was da? Ein Schluck. Nee, und Cola? Ach, das hier hätte sein müssen. Ist doch was? Die reißen meinen Block ab. Das Gewitter kommt hierher. Da ist wieder ein Blitz. Heute früh lag der Räumungsbescheid im Briefkasten. 5 Kilometer. Ah, so ein Auto ist doch auch ein faradayscher Käfig, oder wie das heißt? Ja, ob nur auch, wenn es Rohr unten schleift. Also das kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Beim besten Willen nicht. Wieder ein Blitz. Ne? 21, wir sind auch so eine Art faradayscher Käfig hier. 3. Hm? 4. Was? 4-3. Also. So eine Art auf jeden Fall. 4-4-3. Oh, Scheiße. Den hätte ich ja glatt vergessen. Mein Junge. Hey! Papa kommt schon! Boxer. So ein Herz hat da auch genug Trennwände zwischen 4 Kammern. Dein Abi hättest du sicher geschafft. Ach, shit! Philipp, Philipp! Junge, Philipp, Papa ist hier. Mach mal den Kofferraum. Ich krieg den nicht auf. Was ist denn jetzt los? Philipp, komm, Scheiße. Mach doch mal auf, Philipp, bitte. Hilf doch mal deinem Papa. Ich krieg den Kofferraum nicht auf. Philipp! Scheiße! Scheiße, hol ihn heraus! Atmet er. Sieh nach, ob er atmet. Ob er noch atmet? Lass ihn machen. Lass ihn machen. Was hat er denn jetzt? Philipp. Hey, das kannst du mir nicht antun, Junge. Das ist der Linienbus hier, der hält. Hey! Hey! Halt! Hey! Na, es regnet wohl. Fährt er nach Saint-Denis? Nee, selber höher. Was soll das sein? Na, von einer Vorstadthölle in die andere. Du bist doch der Junior vom Getränkelager. Ist eigentlich verboten, ohne Haltestelle Fahrgäste aufzunehmen. Jetzt steigt endlich ein, ihr Suppenkasper! Ich schwöre, wir haben das öfter gemacht. Wer hätte denn ahnen können, dass... Was? Das in keinen Kofferraum gehört. Sowas habe ich doch nicht mit dieser scheiß Auspuff da. Ich habe sowas nicht gewollt. Ihr müsst mir das auch sagen. Komm, sagt's, dass ich das... Ich habe das wirklich nur gut gemeint. Bitte sagt's mir, bitte sagt's. Komm, bitte, das brauche ich jetzt. Sag doch mal was jetzt. Siehst du hier irgendwo Legoland? Oder ein lachendes Kind? Siehst du das hier irgendwo? Ich lass ihn. Der hat jetzt andere Sorgen. Ja, ich hab andere Sorgen. Die Karre ist doch auch im Arsch. James Bond. Hast du einen Schatten? Der wäre fast krepiert. Er ist es nicht. Hörst du? Er ist nicht krepiert. Okay. Hey. War ich gut? Psst, psst, psst, psst. Papa, war ich gut? Ja, du warst super. Du warst super klasse, warst du. Und jetzt? Ja, was und jetzt? Komm, schlaf jetzt. Schlaf ein, komm. Schlägst du vor? Geht's denn weiter jetzt? Der Schoss ist im Arsch. Der Escort ist im Arsch. Der Spaß ist vorbei. Ich habe nie was von Spaß gesagt. Spricht hier noch einer mit mir? Soll ich es an euren Gesichtern ablesen? Gut, red ich eben für mich. Ich hab die Schnauze voll. Wo wart ihr die ganze Nacht? Was habt ihr mit ihm gemacht? Die Bullen haben gefragt, ob sie herkommen sollen. Wer? Ach was, er spricht. Hier, putz deine Nase. Danke. Wer hat gefragt? Was? Sag mal, habt ihr alle eine Sprachstörung? Wer soll herkommen? Die Polizei. Karin. Ist euch das recht? Karin, das kannst du nicht bringen. Ja. Ja, Georg. Wenn du nicht bald in ganzen Sätzen mit mir redest, dann reg durch. Du Arschloch, hast ihn entführt. Nein. Mach mir eine Fliege, komm. Warte. Was denn sonst? Wolltest du mich erpressen? Oder den Staat? Du Schwein, machst doch alle kalt, wenn du nicht kriegst, was du willst. Ich hab versucht, ihm was Gutes zu tun. Du hast versucht, ihn umzubringen. Das hast du. Du hättest ihn vergast. Ja. Sag was. Ja, ich hab's versaut. Na, das seh ich auch. Ich will nur, dass es ihm gut geht. Du wirst mich nicht mehr sehen. Du bist besoffen. Hast du es oft genug gehört? Montag kriegst du die Alimente. Ich riech das doch. Du bist besoffen. Ihr habt doch alle in Sitzen. Was ist denn jetzt? Wie viel hat der Junge gekriegt? Kein Schluck. Gehört der nicht K.O.? Krause, lass uns abhauen jetzt. Komm. Ach, Jakob, und jetzt aus dem Staub machen. Krause, 15 years in hell, gonna make a jailbreak. Weißt du auch, was das heißt? Hat mir mein Nachbar schon übersetzt. Euch haben sie doch ins Hirn geschissen! Boxer, warte. Moment, Moment, Moment. Du hast mich damit reingezogen, jetzt verpisst du dich? Genau, jetzt verpiss ich mich. Ja, wohin denn? Was willst du denn machen? Würde auch Stütze kassieren und dann die nächste Zeitarbeit scheiße? Das ist vorbei. Ja, und wie das vorbei ist. Ja, wo willst du denn hin? Ich werde nicht in eurem Dreck stecken bleiben. Unser Dreck? Hast du gesagt. Karin hat die Bullen gerufen. Mehr brauche ich nicht wissen. Ich lass mich nicht einkassieren. Nicht in meiner Wohnung, nicht auf der Arbeit und nicht auf dem Weg nach nirgendwo. Für wie blöd hältst du mich? Ich hab nie im Leben irgendwelche Bullen gerufen. Ich würde nehmen, was kommt. Ich würde auch alles geben, was ich kann, aber ich glaube, ich bin leer. Und was wird denn das? Ah, da ist sie ja. Du hast sie aufgehoben. Was soll das? Willst du mich jetzt auch noch verkackeiern oder was? Kleines Geschenk. Du willst mich fertig machen. Ich sehe das ja, du trägst das Ding noch. Warum kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Verdammt nochmal. Sieh mich nicht so an. So hast du früher geguckt. Früher. Guck endlich weg. Ich will nur, dass es ihm gut geht. In letzter Zeit schreit er nach dir, wenn er aufwacht. Die hab ne Zeit, da warst du auch mein erster Gedanke, noch vorm Augen aufmachen. Und jetzt? Ist es weg. Verpiss dich, Georg, ja? Was ist das? Der Rest von meiner Kohle. Na, nimm schon. Wo ist denn das her? Meins, wie oft noch? Hätte ich mal zugelangt bei deinem Vater in der Kasse. Den ganzen Tag nur mit Oettinger-Schildchen unterwegs. Hätte ich mal. Das habe ich zurückgekriegt. Ist meine Kaution, Paul. Steck schon ein. Du wohnst doch in keinem Loft. Plus Abfindung. Habe ich die ganze Zeit erzählt. Meine Wohnung ist reif für einen Abrissbagger. Und uns lässt du sitzen? Ist etwa nichts passiert? Dieselbe Scheiße, die immer passiert. Boxer! War ein netter Versuch, wirklich, Paul. Vor der Haustür fängt der Tag an. Knöcheltief Schlaglöcher. Ein Kopf wie Treibsand. Paul läuft mir nach. Immer 10 Schritte hinter mir. Wird schon irgendwann aufhören. Den Hang hoch an der Autobahn. Fremden Autos beim Wegfahren nachtrauern. Ich könnte ewig so gehen. Bis nach Legoland. Oder sonst wohin. Der Boxer zündet sich eine Zigarette an. Scheinwerfer vor ihm. Dahinter ein Schatten. Hinter dem Schatten der Sonnenaufgang. Er macht die Augen zu. Es ist kein Oettinger-Truck, wie er sich gewünscht hatte. Nein! Was siehst du mich von der Straße? Hast du einen Arsch offen? Der hätte dich glatt erwischt. Ja, und? Du spinnst! Guck mich an! Guck mir in die Augen! Du hast dich nicht einfach rauszuschleichen! Hast du das kapiert? Guck mich an! In die Augen! Ja, hast du das kapiert? Ja. Ich hab's kapiert. Leck mich, Paul! Leck mich, Paul. Ich konnte Amerika sehen. Route 66. Kali und Schuttberge wurden die Rockies. Windräder, Ölpumpen. Das Mansfelder Land, die Prärie. Wir fuhren leise durch die Landschaft, mit Englisch im Ohr. Hielten an Tanken, Bier, Chips, Whisky kaufen. Die Straße war bis zum Horizont langweilig. Paar Mülltüten und der Staub rannten uns nach. Wir kamen von keinem Getränkelager. Von keiner Zeitarbeitsfirma. Wir hatten kein Zuhause mehr. Wir hatten weder Konto noch Staat. Nichts, was wir sagten, schweißte uns auseinander. Moin. Moin. Wir sind von der Zeitarbeitsfirma geschickt. Was hört denn ihr für einen Schrott? Alter Ford Escort, dunkelblau. Hörspiel von Dirk Lauke. Dramaturgie Steffen Moratz. Schorze Jörg Schüttauf. Paul Benjamin Schaub. Boxer Peter Schneider. Karin Judith Engel. Philipp Friedrich Kohl. Busfahrer Rainer Straube. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Tobias Barth. Regie Matthias Matschke. Musik Samuel Halscheid und AC/DC. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.